Träumen von ferne klingt die Mondscheinmelodie. Traurigkeit vergeht, die Welt ist voll Musik. Der Mond scheint hell, die Sterne glühen auf. Und der rote Wein erbringt uns in Stimmung. Er funkelt in den Glas. Sie singen ganz leis für uns die Mondscheinmelodie. Es ist wie ein Traum, die Zeit bleibt für uns stehen. Die Zeit bleibt für uns stehen. Das Lied klingt ringsumher. Wir wünschen uns nichts mehr. Drum komm und hör. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. tauchen auf am Quai. Sonnenbrand gebrannt, gehen die Girls entlang am weißen Strand. Im Vorübergehen kannst du gleich verstehen. Die Girls von Paramaribo, voll sauber, so schön und jung. Die Girls von Paramaribo, voll Rhythmus und voller Schwung. Süßer Wein macht Mut und die Samba geht dir gleich ins Blut. Mädchen braun und schön lassen dich nicht gehen. Drum frag nicht lange, du wirst glücklich sein, denn ein Girl ist dein. Deine Arme, sie halten. Lächeln schenkt mir immer den Hauch von Zärtlichkeit. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Letztes Jahr. Es war bei Mexiko Moonlight. Der Mond schien hell und die Nacht war klar. Es war bei Mexiko Moonlight. Die Wellen rauschten am Strand, ich nahm deine Hand und immerzu spielte der Wind mit den Wellen. War so glücklich und froh, wie noch niemals zuvor im Leben. Es war bei Mexiko Moonlight. Es war bei Mexiko Moonlight. Was ich erlebte in dieser Zeit. Es war bei Mexiko Moonlight. Das liegt nun heute so fern und weit. Heute für all diese Stunden, die mich so glücklich gemacht, denn mein Herz fühlt sich dir verbunden. Ich danke dir heute für all diese Stunden, die mich so glücklich gemacht, denn mein Herz fühlt sich tief verbunden. Thank you. wirf einmal alles fort von dir und lass dir die Sorgen nehmen. Jeden Tag aufs Neue. Auf die lange Bank. Hey du, hey, hey, lass uns endlich drüber reden und nicht nur in Wolken schweben. Langsam macht mich das ganz grau. Ich sitze Tag und Nacht auch stundenlang am Telefon und ich weiß ganz genau, hey, hey, du. Hey, hey. Ich will wieder mit dir lachen, schöne, dumme Dinge machen, immerzu ein Leben lang. Hey, du. Hey, hey. Ich will mich für dich entscheiden. Alle sollen uns beneiden, immerzu ein Leben lang. Du, du, du, du, du, du, du. Dinge machen, immer zu ein Leben lang. Hey du, hey, hey, ich will mich für dich entscheiden. Alle sollen uns beneiden, immer zu ein Leben lang. Immer zu ein Leben lang. Immer zu ein Leben lang. schöneres Leben komm, hol dir den Sonnenschein. Lachen bringt es dir viel mehr. Auch wenn du mal traurig bist und dir es nicht zum Lachen ist. Mach immer das, was dir gefällt, dann gehört dir diese Welt. Und der kleinste Sonnenschein scheint dann für dich nur ganz allein. Radio AQP con música fácil de escuchar. Komm mit uns, heute ist die Stimmung enorm. Samba tanzen bringt uns richtig in Form. Fröhlichkeit ist unser Motto für heute. Die Paranda haben wir noch niemals versäumt. Zum Glück, halt ihn fest und gib ihn niemals wieder zurück. Heute Nacht gehen wir bestimmt nicht nach Haus, denn die Fete ist noch lange nicht aus. Samba Rhythmus, ja, den lieben wir sehr. Komm und zögere nicht und lass dein Glas niemals leer. Party Zauber macht die Nacht uns zum Tag. Macht es so, wie er am liebsten es mag. Schlüssel zum Glück. Halt ihn fest und gib ihn niemals wieder zurück. Ja, ja. We'll be right back. Musik erklingt. Sie macht uns fit und hält uns immer jung. Musik, da hält man sich in Schwung. Ja, sich in Schwung. Komm her, hör zu. Musik alleine macht das Leben bunt. Du spürst im Du. Ja, mit Musik, da hält man sich in Schwung. Gib dich dem Rhythmus hin, dann wirst du wieder froh. Vergiss den Alltag doch, ich mach es ebenso. Bei Tag und Nacht, da macht sie unser Leben froh und rund. Musik erklingt. Da hält man sich in Schwung. Thank you. la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tanz die ganze Nacht. ganze Nacht. Wir tanzen bis der Tag erwacht. Let's dance together. Weiß ich erst, wie schön das ist, wenn man die Welt total vergisst. Let's dance together. Let's dance together. Wir drehen uns im Kreis. Wir tanzen durch die ganze Nacht. Wir tanzen bis der Tag erwacht. Let's dance together. Als berührten sie die Erde. Leise rauscht dazu das Meer. Wunderbare Nacht unter hohen Palmen, die im Winde wehen, spür ich deutlich deine Nähe. Diese tropischen Nächte, sie bringen uns Glück in jeder Stunde. Diese tropischen Nächte, sie steigen empor vom Meeresgrunde. Diese tropischen Nächte. Die Walzermusik macht uns fröhlich und frei. Wenn der Rhythmus erklingt, sind wir froh und beschwingt. Und die Geigen, sie klingen nur für uns allein, hör doch zu und halt dich ganz fest. Wir schweben dahin, wie die Blätter im Wind. Und ich wünsch mir nichts mehr, wie ein glückliches Kind, das die Stunde doch wiedergeht. Yeah.